herzlich willkommen zur Nullnummer von Planet S-Klasse. Mein Name ist Hans Hartkern. Und bevor ich den Podcast vorstelle, möchte ich mich ein bisschen vorstellen und einen kleinen Einblick in meine Biografie gewähren. Ich bin seit 2009 in Wien Sonderschullehrer, war die ersten 2 Jahre in einer Privatschule als Integrationslehrer und dann war ich längere Zeit in einer Sonderschule. Und letztes Schuljahr, die Schuljahr 2017-2018, war ich an einer Privatschule in einer Mehrstufenklasse. Das heißt, ein paar Kinder waren Volksschulkinder, ein paar Kinder waren NMS-Kinder. Ein paar Kinder haben ASO-Lehrplan gehabt und ein paar Kinder haben den Lehrplan gehabt für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Und ab Herbst bin ich dann wieder in einer Sonderschule und wieder in einer Klasse für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, Vulgo S-Klasse. Und deswegen heißt der Podcast auch Planet S-Klasse. Worum geht's? Es geht um Schule, es geht um Sonderschule, es geht um S-Klassen. Es geht mir darum, Einblick zu gewähren in diese Welt und vielleicht ein bisschen Verständnis zu schaffen für das, was wir machen und das, wie wir machen. Und es wird zwar sehr viel über die Schule sich drehen, aber es wird sich auch und vor allem um allgemein gesellschaftliche Themen drehen, wie Inklusion, Barrierefreiheit und derartiges. Es wird sehr viele Buchrezensionen geben, weil das ist das Einfachste, was ich machen kann. Ich bin jetzt kein großer Literat und schon gar kein Literaturkritiker, aber ich werde halt einfach die Bücher ein bisschen vorstellen, die ich gelesen habe und was ich mir dazu gedacht habe und wie ich das Ganze sehe. Ich werde Gespräche führen mit Expertinnen und Experten. Also ich werde mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, die gewisse Fachbereiche ein bisschen besser kennen oder einfach drüber reden können. Ich werde aber auch monothematische Sendungen machen und verschiedene Begriffe vorstellen, also Inklusion zum Beispiel versus Integration. Ich werde Teach und UK vorstellen, solche Dinge. Und ich werde, so es mir erlaubt ist, aus der Klasse berichten. Ich hoffe, musste zuerst noch mit den Eltern und mit den Zuständigen in der Schule sprechen, aber ich glaube, das ist möglich, dass ich mit Namensänderungen und dem Ganzen das wahrscheinlich und hoffentlich machen darf. Sonst halt nicht. Gut. Und bevor ich jetzt diese kurze Nullnummer schon wieder beende, möchte ich noch 2 Dinge loswerden. Und zwar das erste ist, der Gesetzgeber in Österreich hat verschiedene Werke geschaffen, mit denen er den Rahmen bildet für das Schulwesen in Österreich. Das eine ist das Schulorganisationsgesetz, das SCHOG. Dann gibt es das Schulunterrichtsgesetz, das SCHUG. Und es gibt den Lehrplan. Gehen wir mal kurz zum Lehrplan. Es gibt für jede Art von Schüler, sagen wir es mal so, abhängig davon, was seine Fähigkeiten, also seine oder ihre Fähigkeiten sind und sein Alter, einen unterschiedlichen Lehrplan. Es gibt den AS-Lehrplan, es gibt den BHS-Lehrplan, also allgemeinbildende höhere Schulen und berufsbildende höhere Schulen. Damit werde ich mich fast gar nicht auseinandersetzen, weil den einzigen Einblick, den ich in diese Dinge habe, ist mein persönlicher als Schüler und das ist mir zu wenig. Und es gibt Pflichtschullehrpläne. Pflichtschullehrpläne sind Volksschullehrplan, NMS-Lehrplan, ASO-Lehrplan, allgemeine Sonderschule und eben den Lehrplan für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Und aus dem möchte ich jetzt ganz kurz etwas zitieren, weil das ist nämlich der Lehrplan, der dann für meine Schülerinnen und Schüler ab nächstem Schuljahr gelten wird. Der erste Teil, allgemeine Bestimmungen, Absatz 1, Art und Gliederung des Lehrplans. Weil das ist etwas, das ist mehr oder weniger der erste Satz, der da vorkommt und das gefällt mir sehr gut, deswegen möchte ich das einfach vorlesen. Erziehung und Unterricht der Schülerinnen und Schüler, für die dieser Lehrplan gilt, haben ausnahmslos von den vorhandenen und nicht von den fehlenden Voraussetzungen der Kinder auszugehen. Also wir sind vom ersten Satz an, der übrigens genderneutral, also gendergerecht formuliert wird, was mich sehr freut, wir werden als Lehrerinnen und Lehrer darauf aufmerksam gemacht, dass es einen positiven Zugang geben soll und keinen negativen. Wir prüfen nicht um etwas, um einen Mangel festzustellen, sondern wir unterrichten, um eine Förderung zu schaffen. Und das ist mir sehr wichtig. Und was es dann auch noch gibt, ist dann ein bisschen weiter unten steht dann Punkt, Punkt, Punkt. Weiters wird auf eine jahrgangsbezogene und schulstufenmäßige Gliederung der Bildungsinhalte verzichtet, um eine möglichst große Entwicklungsgerechtigkeit in der Planung zu erreichen. Es ist in unseren Klassen wurscht, ob du im Jahr 1983 oder 1985 geboren wurdest, was ja bei den anderen nicht so ist. In der Volksschule wirst du nach einem bestimmten Stichtag in eine bestimmte Klasse gesteckt. Wurscht, ob du vielleicht schon gewisse Kompetenzen erreichst oder nicht erreichst, ob du frühreif bist oder spät entwickelt, was nichts heißt. Und das ist der zweite coole Punkt. Soviel einmal zum Lehrplan. Das Schulunterrichtsgesetz werden wir uns später irgendwann in einer kommenden Folge anhören. Ich möchte zum Abschluss noch ein bisschen aus dem Schulorganisationsgesetz zitieren. Und zwar geht es da jetzt um die Aufgaben der österreichischen Schulen. Paragraph 2 Absatz 1. Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der Jugend nach den sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie nach den Werten des wahren, guten und schönen durch einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das Leben und den künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbsttätigen Bildungserwerb zu erziehen. Die jungen Menschen sollen zu gesunden und gesundheitsbewussten, arbeitssüchtigen, pflichttreuen und verantwortungsbewussten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demokratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich herangebildet werden. Sie sollen zu selbstständigem Urteil, sozialem Verständnis und sportlich aktiver Lebensweise geführt, dem politischen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sein, sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken. Das sind die Aufgaben der österreichischen Schule. Und das klingt alles ganz gut, finde ich. Ich hoffe, dass mein Podcast Augen öffnet und Herzen. Und freue mich schon auf die nächste Folge.